Als Werbeleiter der SOAG habe ich Ihnen heute eine wichtige Mitteilung zu machen. Ich habe entschieden, dass der SO-Tiger seine Rolle ausgespielt hat. Auch wenn einige von Ihnen diesen Tiger ganz gern. Aber ist Schluss mit seinen Witzen. Ich selbst werde Ihnen dann über die SO-Produkte berichten. Also, mit dem Tiger ist es vorbei. Der Tiger geht. Ich hoffe, auch Sie werden das begrüßen. Guten Abend. Der Gesangverein beim Wirt zum Goldenen Löwen ein. Herr Wirt, die Kehle ist verdorrt. Wir wollen Coca-Cola haben und zwar sofort. Der Kassenwart ging ans Klavier und spielte dazu dieses hier. Coca-Cola, ob du singst im Männerchore, ob mit Damenchor gemischt, ob am Brunnen vor dem Tore, Coca-Cola, das erfrischt. Milch und Schöpfen, mich macht Sinn, ja nicht, kommt in jeder mit. Milch macht kräftig und macht froh. Wir lieben nicht oft nur noch so mit mir. Milch zu trinken macht erst Spaß. Aus dem großen Nesquik-Glas erst die Milch, dann Nesquik zu. Schnell mal rühren und im Nu hat man Nesquik. Nesquik. Nesquik köstlich, warm und kalt. Schmeckt uns allen jung und alt. Nesquik. Das neue Nestle-Erzeugnis mit dem Kakao-Feingeschmack. Mit Nesquik trinke ich meine Milch viel lieber. Was? Wen man nicht gut riechen kann, tja, der bekommt auch keinen Mann. was rettet dich? Nur ein Strick, körperfrisch, mit Back. Denn Back schenkt dir Geborgenheit und gibt für Stunden Sicherheit. Du wirst umschwärmt, man liebt dich, bist frisch und nichts betrübt dich. Bei Spiel und Sport siehst du es ein, willst du jetzt immer sicher sein. Nimm Back. Nimm Back. Denn Back verleiht dir Sicherheit. Erfolgreich bist du jederzeit. Du merkst es nicht, du merkst es nicht. Nein, nein, du selber merkst es nicht. Die Gerüchte kriechen, es kann dich keiner riechen. Und wie man nicht gut riechen kann, ja, der bekommt auch keinen Mann. Was rettet dich? Nur ein Strich, körperfrisch. Mit dem Backstift. Mit dem Backstich. Du spürst es gleich, du spürst es gleich. Ja, ja, du selber spürst es gleich. Wer früher fortgeschlichen, der kann dich jetzt gut riechen. Wer einen guten Riecher hat, der hält den Backstift stets parat. Den Backstift, den Backstift. Backbrot für sie, Backkuchen für ihn. Den Backstift, ja, verwende ihn. Wünsch dir was, mach das Fernsehen. Als er wird zu Hause einen Mantel gespickt mit Shampoos, eine Blume mit Mandarinen, einen erdwegekühlten Fernsehblitz, ohne einen roten Klinischhunger mit Konfekt aus Lakritz. Diese schnell bereiteten vier wünsch ich Ihnen und auch mir. Die wünscht ihr Pudings, die wünscht ihr Pudings. Valetta von Dr. Oetker, ohne Kochen und nur gemacht. Thank you. Professor Tiger seine Rolle ausgespielt hat. Auch wenn einige von Ihnen diesen Tiger ganz gerne. Aber ist Schluss mit seinen Witzen. Ich selbst werde Ihnen dann über die Esso-Produkte berichten. Also, mit dem Tiger.